eine unterschiedliche Auffassung von der Wiederverkörperung. Wir werden nunmehr versuchen, die Frage zu beantworten, die wir über die Wiederverkörperung gestellt haben. An welche Art der Wiederverkörperung glaubten die Druiden und die eingeweihten Katharer? Wir stellen uns vor, dass sich ihre diesbezügliche Anschauung schon im Minnebegriff andeutungsweise wiederfindet und nicht allzu viel mit der vereinfachenden und romantischen Entwicklung eines Glaubens an die Wiederkehr einer bestimmten Persönlichkeit, eines ich-bestimmten Wesens zu tun hat, das auf einer zoologischen, gewissermaßen darwinistischen, durch Entwicklung bestimmter Stufenleiter auf- oder absteigt und dabei bis zum Tier herabsinken oder zu den Engeln aufsteigen kann, zufolge eines ziemlich stark von Verknirschung und Schuldbewusstsein gefärbten mechanischen Karma genannten Gesetzes. Dies ist die Anschauung der Theosophen und der westlichen Okkultisten, die Ende des vorigen und Anfang dieses Jahrhunderts in romantischen und pseudomystischen Romanen entwickelt wurde. Unwissende Zauberer und Schamanen glauben auch, dass sich der Mensch nach seinem Ableben in Kröten, Füchse oder Schlangen verwandelt. Die Auffassung von der Minne ist dem völlig entgegengesetzt. Sie beruht auf der Rückbildung bzw. Verstofflichung und nicht auf der Weiterentwicklung. Sie beruht auf der Erinnerung an ein verloren gegangenes göttliches Leben, an ein goldenes Zeitalter. Es ist nicht der Mensch, der vom Affen abstammt, sondern es ist der Affe, der sich vom Menschen her zurückentwickelt, so wie sich der Mensch von den göttlichen Welten, vom Gottmenschen her entfernt, zurückgebildet hat. Selbst die Erde, auch Mutter Natur genannt, auf der die schlimmsten Grausamkeiten und Verwirrungen geschehen, ist die Rückentwicklung einer anderen, einer geistigen Erde, die sich möglicherweise im Menschen selbst befand. Sie ist daher die Aufschichtung unausgesprochener Mängel oder stillschweigender Laster von bereits von Anfang an im ganzen Menschen angelegten Möglichkeiten, oder aber sie ist das Ergebnis von Einwirkungen der ewig zerstörerischen Gegenkraft, des Chaos, des Nichts oder, wie die Katharer sagen würden, Prinzip des Bösen. Es gibt jedoch auch eine frühere und eine innere Erde mit einer anderen Natur, und dorthin wird man zurückkehren, nachdem die gegenwärtige Erde erst einmal umgestaltet worden sein wird. Im Rahmen dieser Auffassung wäre also auch das Tier der äußere Ausdruck von Neigungen und Möglichkeiten, die im Kosmischen, im ganzen Menschen von jeher angelegt sind, in dem geteilten großen Menschenwesen, dem Anthropos, der in die Veräußerlichung gebracht, nun ganz in sich begrenzt und sozusagen nach außen hin verhärtet ist. Die Katharer wollten von der gegenwärtigen Erde nichts wissen, und wenn sie sie verließen, dann stiegen sie auf von Stern zu Stern, bis sie hin zu Gott gelangten. Ihre Anschauung von der Wiederverkörperung dürfte die gleiche gewesen sein, wie sie auch aus den Begriffen Minne, Manas, Mani, Mente, Mens, Manisola hervorgeht, aus ihren Einweihungsfeierlichkeiten, in deren Verlauf sie zum Ursprung, zur Ganzheit zurückkehrten. Wir haben diese so tiefe, hyperboreische Anschauung über die Wiederverkörperung im letzten Teil unseres Buches »Er, sie, L.A.L., das Buch von der magischen Liebe« behandelt. Darin gehe ich auf den Gedanken der Wiederverkörperung bei der männlichen, kriegerischen, polaren Einweihung ein, die demjenigen der weiblichen Einweihung, der jetzigen Erde, der Mutter und der mutterrechtlichen Anschauung gegenübersteht, durch welche das vom Manne losgelöste Weib zur Wirkung kam, dass sich nur noch der Reproduktion der nach der großen Teilung der ersten aller Katastrophen verbliebenen und in alle Welt verstreuten Teile widmete. Im Gastmahl Platos spricht Diotima von einer Wesenheit oder einem Menschenurbild, das in allen Menschen seinen Ausdruck fände, die sich ja hier unten auf Erden nur zur Prüfung befänden. Die Unsterblichkeit könne nur erlangt werden durch die Bewahrung und Vermehrung der Art in der Fortpflanzung. Das ist die weibliche Einweihung, die der ägäischen Mutter. Die hyperboreische, arische, olympische Einweihung hingegen hat eine andere Auffassung von der Unsterblichkeit. Die biologische Gattung, die Familie, die Rasse, das Volk kann zwar vergehen, der Mann jedoch kann immer fortdauern, als Mitglied eines eingeweihten Ordens, einer druidischen, hyperboreischen, geistigen Vereinigung, in der gelehrt wird, dass man die Unsterblichkeit erreichen kann durch bewusstes Zusammenwirken gnostischer Erkenntnis mit der urbildlichen Wesenheit, der Monade, von welcher der Mensch eine rückentwickelte, verstofflichte Erscheinungsform ist. Erinnern wir uns an das, was uns C.G. Jung in seinen hinterlassenen Erinnerungen berichtet. Er war schwer krank und sah, wie er, im Raume schwebend, sich einer Wesenheit mehr und mehr näherte, die mit übereinander gekreuzten Beinen im sogenannten Lotussitz dasaß und über sein, Jungs Leben nachdachte. Und er war nun nahe daran, sich mit dieser Wesenheit zu vereinen, sich mit ihr zu verschmelzen. Aber Jung widersetzte sich, er starb nicht und kehrte mit Mühe in seinen Körper, in seine irdische Erscheinungsform zurück. Eine unvollendete Symphonie. Die Wiederverkörperung wäre somit der wiederholte Versuch, innerhalb eines bestimmten endlichen Zeitraumes und eines geschlossenen Kreises ein und derselben Wesenheit oder Monade ein Geschehen gewissermaßen den Leitsatz einer Symphonie zu vollenden und dabei zu versuchen, zur ewigen Harmonie, zur Musik der Steinzither zum Gral zu gelangen. Denn jene Monade muss, um sich ihrer selbst bewusst zu werden, ihre Erscheinungsform in gewisser Weise als Mensch, als Sohn verewigen. Man hat gesagt, dass Gott sich die Welt nicht in letzter Vollendung vorgestellt hat und dass er diese nur über den Menschen erreicht. Und im freien Willensentscheid des Eingeweihten, des heiligen Kriegers, ist womöglich die Unsterblichkeit der Monade mit im Spiele. Ewigkeit bedeutet für den Gnostiker Wissen. Nachdem Jehova, Yahweh, Adam und Eva in einer Welt von Not und Trübsal gefangen hielt, brachte ihnen Luzifer das Wissen um Gut und Böse, das rettende und vergöttlichende Wissen, sagten die ophitischen Gnostiker. Ophis bedeutet Schlange. Luzifer ist der Lichtträger der Gnosis, der Gottesoffenbarung. Die luziferischen Anstrengungen zum Hervorbringen des halbgöttlichen Menschen werden mit der Unsterblichkeit belohnt, die in geheimnisvoller Weise der Monade damit nützt, weil sie dadurch an Weisheit zunimmt. Die Verewigung der Erscheinungsform bezieht sich auch mit auf den Körper, wie es die tantrischen Siddhas behaupten. Der Unsterbliche wird, wie Enoch, in einem Feuerwagen der Erde enthoben. Die Unsterblichkeit ist nicht für alle. Sie muss in schonungslosem Kampfe errungen werden, Tag für Tag, hier unten auf der Erde. Und nur von einigen wenigen Siegern wird sie errungen. Die Wiederverkörperung ist nicht die Rückkehr des persönlichen Ichs, das über neue Körper und andere Lebensläufe verfügt. Die Wiederverkörperung ist dasselbe Ich und derselbe Lebenslauf, die sich wesensgleich innerhalb eines Zeitraumes und einer begrenzten Anzahl von Versuchen in einem nietzscheanischen Kreislauf der ewigen Wiederkehr wiederholen. Das gleiche Geschehen wie die Weise des Leitmotivs innerhalb eines Familienurbildes, das jene Note oder jenes Ich in einer gewissen Anzahl von Folgen wiederholt, dem perfekten, unsterblichen Klang in verschiedenen Zeitstärken, in unterschiedlichen Stellungen des Kreises sucht. Der Archetyp, die Monade, der Purusha im Sanskrit, verfügt über eine gewisse Anzahl von Tonschwingungen als seine Familie, seine Rasse, seine Blutslinie und durch diese wiederholt aufklingenden Schwingungsfelder oder Wiederverkörperungen hindurch ist er bemüht, diese seine Weise der Vollkommenheit zu finden. Wenn sich die Familie, die Rasse oder das Volk zu einer Gemeinschaft von Eingeweihten wandelt, in ein Haus der Familie, dann vermehren sich die Möglichkeiten der Unsterblichwerdung aufgrund der durch Einzelpersönlichkeiten hervorgebrachten Schwingungsfelder, wobei schließlich jedes Einzelne eine Klangweise darstellt. Daher bietet sich obendrein dem Engel, dem Urbild, dem in die Materie eingekörperten Gott die Möglichkeit der Errettung. Das Auffinden des Ausweges, der schmalen Pforte, um von hier aus in die Unsterblichkeit zu entrinnen, wird möglich. Deshalb war es gut, dass Jung damals nicht starb, da er dann in seine Monade zurückgekehrt wäre, in sein dem Sinn seiner Weise, seiner Melodie nachsinnenden Urbild. Das im Blute begründete chromosomatische Gedächtnis ermöglicht die Rückerinnerung an die unablässig aufklingende, die immer wiederkehrende, die einem stets wieder in den Sinn kommende ureigene Weise, und man muss versuchen, den ihr innenwohnenden Sinn in steter Übung so lange zu vollziehen, bis ihre unvergängliche Vollkommenheit erreicht ist. Es ist die Erinnerung an einen Bund mit unserem ureigenen, in uns ruhenden Gott, mit Luzifer, dem Herrn der Verklärung. Die Vorahnungen muten an wie eine Erinnerung an die Zukunft in der Kreisung der ewigen Wiederkehr, an das künftige Geschehen, weil es ja war, wird es sich wiederholend wahr werden. Auch hier in der blutgebundenen chromosomatischen Erinnerung sind Spuren aus den kosmischen Katastrophen, dem Versinken von Atlantis und dem Verschwinden von Thule bewahrt, von alledem, was wieder sein wird, weil es schon einmal wahr war. Die Einweihung besteht teilweise in der Kunst, das Bluterinnern wieder aufleben und es dahin kommen zu lassen, dass die unsterblich wachende Weise, die ewige Melodie vollendet werde, ganz aus dem freien Willen, der den eingeweihten Krieger hinführt zur Offenbarung von Hyperborea. Wenn es mir zuweilen möglich ist, mich an das verloren gegangene Avalon zu erinnern, jene wundervolle Stadt der goldenen Äpfel mit ihren versinnbildlichten Früchten und Tieren, die als ein uneingeschränkter Teil des Menschen mit ihm sprechen konnten, so ist das möglicherweise jenem Sternenfelde zuzuschreiben und auch dem Umstande, dass ich in der Nähe des Südpoles geboren bin. Das alles geht nach innen, in das Bluterinnern. Es ist dies die Minne und es ist dies auch ein Teil meiner polaren Einweihung. Es ist dies meine Wiedereinkörperung, meine Klangweise, meine Melodie.